Der Hund des Generals. Ein Hörspiel von Heiner Kipphardt. Wir haben Sie hierher gebeten, Herr Rampf, um Sie vor dieser Untersuchungskommission zu einer ernsten Beschuldigung zu hören. Sie werden beschuldigt, im Oktober 1943 als Kommandeur der 327. Infanteriedivision den Tod von 60 Soldaten verursacht zu haben, als Sie diese aus persönlichen Motiven in eine militärisch sinnlose Operation befohlen hätten. Ich habe das Ihrem Brief entnommen, Herr Oberstaatsanwalt. Mit Verwunderung. Ich habe diesem Staat 32 Jahre meines Lebens als Offizier gedient und ich bedauere, dass ich zu dieser ehrenrührigen, kränkenden und, wie es sich zeigen wird, absurden Beschuldigung gehörte. Es ist keine Beschuldigung der Kommission, Herr Rampf, sondern die eines Soldaten Ihrer Division. Der Grundsatz von der Gleichheit vor dem Gesetz. Ich habe den Eindruck, dass die deutschen Generale vor dem Gesetz derzeit gleicher als alle übrigen sind. Ich glaube, wir sollten nicht so fortfahren. Bitte um Entschuldigung. Ich möchte ein paar Worte zur Arbeit der Kommission sagen. Sie wurde eingesetzt, bislang ungeahndete Verbrechen deutscher Staatsbürger aufzuklären, die im Kriege begangen wurden. Die Kommission ist keine zentrale Staatsanwaltschaft. Sie gibt Empfehlungen, ob in dem untersuchten Fall und folglichen anderen ähnlichen Fällen Anklage durch die zuständige Staatsanwaltschaft erhoben werden soll. Wollen Sie von der Kommission aussagen, Sie sind nicht dazu verpflichtet? Ich glaube, es ist das Beste. In diesem Fall muss ich darauf hinweisen, dass Sie der Kommission nach Ihrem besten Wissen die Wahrheit sagen müssen. Ja. Ich darf Ihnen die anderen Mitglieder der Kommission vorstellen. Die Vorermittlungen wurden von Dr. Filisch, erster Staatsanwalt, angestellt. Professor Schweigeis ist Historiker. Sein Fach ist die neuere Geschichte. Ich werde von Dr. Rust vertreten. Ich nehme die Beratung meines Mandanten als eine persönliche Ehrenpflicht und ohne Honorar wahr. Was war Ihre Tätigkeit im Kriege, Herr Rechtsanwalt? Kriegsgerichtsrat in der Division des Generals, Herr Professor. Wie ist Ihr vollständiger Name? Wilhelm Albrecht Rampf. Und was ist Ihre Tätigkeit? Heute? Ja. Schriftsteller. Wenn Sie einverstanden sind, Herr Rampf, möchte ich so verfahren, dass uns Herr Filisch den Fall nach seinen Vorermittlungen zusammenhängend darstellt. Was für Vorermittlungen, bitte? Ich habe die Materialien und Dokumente eingesehen, Zeugen gehört, Ihre Aussagen auf Tonband genommen oder protokollieren lassen und ich bin vorbereitet, das daraus gewonnene Bild Ihnen hier vorzutragen. Wir alle werden dazu fragen, ergänzen, korrigieren, wie es uns bequem und vernünftig scheint, ohne Formfragen. Ist das ein brauchbarer Vorschlag? Ich glaube, Herr Rampf wird es vorziehen, die ihn betreffenden Dinge selbst darzulegen. Das wollte ich anregen. Es bringt ein vollständigeres Bild. Einverstanden. Ich wollte mit einem Blick auf die allgemeine Kriegslage im Oktober 1943 beginnen. Wie würden Sie die damalige Lage einschätzen, Herr Rampf? Was wir in jenen Wochen erlebten, das war der endgültige Zusammenbruch des deutschen Ostheeres als eine direkte Folge der hitlerschen Korporalstrategie. Was verstehen Sie unter Korporalstrategie? Das Gleiche, was die Propagandisten von Hitlers Kriegskunst seine friderizianische Strategie nannten. Das Denken in festen Fronten, festen Plätzen, Geländegewinn und seine Neigung zu symbolischen Effekten auf dem Kriegstheater. Haben Sie ein Beispiel? No, nehmen Sie unseren Fall. Nehmen Sie seinen verblödeten Plan der Sommeroffensive auf den Kursk gebogen. Nur weil er nach Stalingrad in Nordafrika einen lauten Theatereffekt für seine Verbündeten braucht, setzt er 600.000 Mann an, einen belanglosen Frontbogen zu begradigen. Obwohl ihn die gesamte Heeresführung warnt, obwohl die Luftaufklärung gerade dort ein tief gegliedertes Verteidigungssystem erbracht hatte. Als der deutsche Angriff nach 10 Tagen ausgeblutet liegen bleibt und die russische Gegenoffensive den Kehricht von 2 Heeresgruppen über den Dnieper fegt, waren wir nicht einmal zahlenmäßig in der Lage, die bloß auf dem Papier existierende Winterlinie zu besetzen. Gegen die Kursker Offensive opponierten alle Heeresführer in teilweise dramatischen Auseinandersetzungen. Das lese ich in vielen Memoiren. Die Protokolle der Lagebesprechungen bei Hitler verzeichnen eher eine feine Dramatik. Weil diese Protokolle von Hitlers Speichelleckern redigiert und gefälscht wurden. Sein Genie ertrug ja nur Speichellecker. Deshalb bekam ich ein Truppenkommando, als Halder 1942 ausscheiden musste. Wir wollen auf unseren Fall kommen, Herr Filisch. Ich habe den Unterlagen entnommen, Herr Rampf, dass Sie am 18. Oktober 1943 Ihren 50. Geburtstag hatten. Einen der traurigsten meines Lebens, ja. Es wurde berichtet, dass Sie an diesem Tag 3 Panzerwagen zu Ihrem Divisionsstab zurückbeorderten. Ich beorderte alle schweren Waffen zurück. Es wurde berichtet, dass Sie am gleichen Tag einen Musikzug an die Front schickten. Ich schickte alle greifbaren infanteristischen Reserven nach vorn. Wie Sie wissen, geht es um das Schicksal der Soldaten dieser 3 Panzerwagen und des Musikzugs. Ja, das habe ich Ihrem Brief entnommen. Erinnern Sie sich der Umstände zu dieser Anordnung? Können Sie sie uns schildern? schildere Ihnen am besten diesen ganzen Tag. Ich habe mein Gedächtnis mittels meiner persönlichen Tagebücher und der täglichen Divisionsberichte aufgefrischt. Immerhin, es sind 17 Jahre vergangen. Es war ein grauer, regnerischer Herbsttag. Ich verbrachte ihn im Divisionsgefechtsstand in Pliskoje. Antriebslos, niedergeschlagen. Wie weit war es von Pliskoje bis zur Front? 20 Kilometer. Die Division war nach schweren Abwehrkämpfen am 15. Oktober über den Dnieper zurückgegangen und hatte noch in der gleichen Nacht am russischen Brückenkopf Stellung bezogen. Die Truppe war seit Juli nicht aus den Kleidern gekommen. Befehlsverweigerung, Selbstverstümmelung, Feigheit von dem Feind. Es gab 3 oder 4 Standrechtsfälle. Soldatisches Pflichtgefühl schien einfach aufgebraucht. Ich fuhr tagelang herum, um irgendwelche Reserven an den Brückenkopf zu kriegen, in dem die Russen schwere Angriffswaffen massierten. Ich bekam nicht einen Mann und einen Haufen dummer Ratschläge. Ich verbat mir unter diesen Umständen jedwede Feierlichkeiten. Aß allein zu Mittag und nahm auch den Kaffee im allerengsten Kreise. Es wurde eine melancholische Kaffeetafel. Und ich inhibierte jeden Gratulationsversuch. Anwesend waren mein erster Adjutant, ein Hauptmann Vorderwühlbecke, ehemaliger Mittelschullehrer, und der Divisionspfarrer. Kein glorreicher Rahmen. Wir sahen in den grauen Regenhimmel und schwiegen. Als die Ordonnanz den Cognac servierte und ein Toast von mir erwartet wurde, stand ich auf und sagte: Der Krieg, meine Herren, ist in sein finales Stadium getreten. Es geht nicht mehr darum, ihn zu gewinnen, es geht ja zum Meer. Es geht um die Ehre. Ich erinnere mich des Wortlauts, weil der Hund von meinem jüngsten Sohn auf das Wort Ehre dressiert, zur allgemeinen Verblüffung die Ordonnanz anfiel. Meine Worte wirkten wie ein Tiefschlag. Niemand sagte ein Wort, bis ich draußen Musik hörte. Was ist das, Frau Wühlbecke? Der Musikzug, Herr General. Er spielt den Marsch Ihres Traditionsregiments. Eine Geburtstagsüberraschung. Mumpitz. Lassen Sie die Leute Waffen fassen und in den bedrohten Abschnitt des nördlichen Brückenkopfes werfen. Ferner die Magenkompanie, die Mannschaften des Hauptverpflegungsamts, der Entlausungsanstalt und der Feldbäckerei. Und alle Kriegsberichterstatter. Traditionsmärsche. Es gibt wichtigere Dinge, die jetzt zu tun sind. Jawohl, Herr General. Das war Ihr Musikzug, Herr Staatsanwalt. Wir tranken unseren Kaffee und der Divisionspfarrer sagte nach einigem Schweigen: Der Regen reißt das Laub von den Bäumen. Der Herbst ist die Zeit der Besinnung. Er lässt uns an den Tod denken. Glauben Sie, dass die Dnieperlinie zu halten ist? Wenn Hitler Panzer gebaut hätte, wie ich ihm geraten habe, statt unter Seeboote, dann ja. Der Mann ist kein Militär. Und er versteht nichts vom Antibolschewismus. Wir hätten die Russen geistig gewinnen müssen. Ich habe vor Jahren eine entsprechende Eingabe gemacht, aber man hat sie nicht beachtet. Wozu gibt es Fachleute, wenn ihre Eingaben nicht beachtet werden? Wie übrigens ist Ihre treffende Bemerkung zu interpretieren, dass es nunmehr um die Ehre gehe, Herr General? Kamerad, ich habe ganz vergessen durchzugeben, dass alle Panzerwaffen als Divisionsreserve hier bei uns zu konzentrieren sind. Die Russen stoßen mit ihren Panzerkeilen glatt beschieden mir durch. Und das waren Ihre Panzerwagen, Herr Staatsanwalt. Eine beiläufige Wendung, ein heikles Gespräch zu beenden. Warum? Ich wollte meine Gedanken in der Sache nicht interpretieren. In welcher Sache? Was zu tun sei, einen ehrenvollen Frieden zu erreichen. Ich fühlte die drückende Verantwortung und gleichzeitig eine furchtbare Einsamkeit. Und Sie beorderten die verbliebenen schweren Waffen zum Divisionsstab? Es war die einzige Möglichkeit, kleine Einbrüche abzuregeln. Sie nannten auch ausdrücklich die 3 Panzerwagen der Aufklärungskompanie, die in Demidowo lag? Ja, Herr Professor. Wenn ich zu schwach bin, eine Front aufzubauen, muss ich bewegliche Reserven konzentrieren. Das lernt ein Fahnenjunker in der ersten Taktikstunde. Vielen Dank, Herr Rampf. Ich möchte jetzt eine Schilderung des Soldaten Harry Pfeiffer wiedergeben, den ich als Zeugen einvernommen habe. Er gehörte zu der Besatzung eines der 3 Panzerwagen in Demidowo, ist heute 37 Jahre alt, unbescholten, Inhaber einer Leihbuchhandlung. Ich fragte den Zeugen, ob er sich des Ortes Demidowo erinnere. Er sagte, oh ja. Ich fragte, ob er bestimmte Kampfhandlungen im Gedächtnis habe. Er sagte, oh ja, genau. Ich fragte, wie sich das nach so langer Zeit erkläre, und er sagte: Aus einer Art von Schuldgefühl. Ich war an einem Einsatz schuld, von dem ich allein übrig geblieben bin. Können Sie sich an den Tag erinnern, an dem Ihre Einheit von Demidowo zur Division verlegt wurde? Jawohl. Es war am 18. Oktober. Wir waren noch 22 Mann von der Kompanie. Wir sind zweimal nachts aus Demidowo raus, wenn der Russe mit Stoßtrupps kam, und morgens wieder rein. Es war eine ruhige Stellung tagsüber, weil ein Sumpf war zwischen uns und dem Brückenkopf, ziemlich 3 Kilometer. Aber in der Nacht hörte man die Panzer, die sie in den Brückenkopf reinbrachten. Und wir dachten, wie kommen wir hier weg? Wer ist wir? Der Obergefreite Chimek und ich in diesem Fall. Wir hatten den Doppelposten von 4 bis 6 nachmittags und wir saßen auf dem Rand einer Kartoffelluke, wie sie an russischen Häusern sind, einer 8 Keller. Ich hatte mir die Jacke und das Hemd ausgezogen, obwohl es schon kalt war, und rieb mich mit dem Kratzemittel Mitigal ein, das gut gegen Läuse sein sollte. Ich war ganz wundgekratzt von Läusen. Ich war eine etwas unglückliche Figur als Soldat. Schon äußerlich natürlich und schon von der Kaserne her. Obwohl ich mir Mühe gab, ich traf es nicht. Als ich nach Russland abgestellt wurde, sagte der Unteroffizier, in 14 Tagen in Russland hast du dich vor Angst totgeschissen. Und ich sagte, jawohl. Das war 2 Jahre früher. Und hatten Sie sich als Soldat geändert, Herr Pfeiffer? Ich hatte 2 erfrorene Zehen, einen Oberschenkeldurchschuss, ein Gefrierflaschorden und ein eisernes Kreuz 2. Klasse. Wie alle, die durchgekommen waren. Wir waren alle kaputt und hin eben. Außer vielleicht noch Chimek, der irgendwie unverwüstlich war. Aber wir dachten alle dasselbe. Und ich sagte zu Chimek, wenn der Ivan aus seinem Brückenkopf raus hat, sind wir Lungenhaschee mit den 3 Spritzen und den 100 Kadavern. Gefallen bei Demidowo. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier verheizen, Chimek. Ein Gefühl. Das ist mehr für zivil geeignet. Das habe ich dir schon vor 2 Jahren gesagt, als ich dir die beiden Vorderzähne ausgeschlagen habe aus beginnender Freundschaft. Du wolltest aus der Luke heraushopsen, per MG-Beschuss im Angriff, aus Heroismus oder versagender Nervenkraft. Die Sache ist hier so, habe ich dir gesagt danach. Nur ein feiger Mensch fällt am ersten Tag fürs Vaterland. Warum? Er geht als Erster aus seinem Loch, wenn wir eine Stellung angreifen. Ein Soldat mit einem Gefühl aber ist ein toter Soldat. Wie ein Soldat mit einem Gedanken notwendigerweise zu einem verrückten Soldaten wird. Hast du noch Zigaretten? Nein. Also dann her mit der Mitigal-Stinkerei auf. Ich schneide Machorka. Er war ein ausgesprochener Genussmensch. In allen Sachen. Ich war nicht Raucher und es war die Abmachung, dass er meine Tabakration bekam. Ich hatte eine Packung zurückbehalten. Nil. Es war eine blaue Geschenkpackung. Ich wollte sie zu Weihnachten nach Hause schicken. Ich erinnere mich daran, weil er sie zuletzt doch gekriegt hat. Wir hatten den Posten nicht fertig, da kam Ersatz an. Ein Zug von älteren Männern im Ausgehanzug und wie zu einer Manöverübung behängt. Ein älterer Unteroffizier kam zu uns hin und sagte, Entschuldigen Sie, wo ist hier die Infanteriestellung? Immer vorne. Ich sehe, dass ihr uns hier den Krieg gewinnen kommt. In eurer Nahkampfausrüstung. Wir sind bloß der Musikzug von der Division. Wir sollen hier in die Quartiere eingewiesen werden. Na, da seid ihr richtig. Ich bin ein Freund der Musen als ehemaliger Schaubudenbesitzer. Die Quartiere, das sind die Schlammlöcher. 200 Meter am Sumpfrand. Sie gingen blöde in die Richtung, als Arre reinhaute, aber noch entfernt und der kleine Schindler ankam von unseren. Ablösung! Wir werden abgelöst! Wir verlegen heute Abend zum Divisionsstab, als Divisionsreserve. Tatsache. Wenn ich es sage, um 7 Stellungswechsel. Ich konnte mich vor Freude nicht fassen und ich sagte, Mensch, Chimek. Und Chimek sagte, diese Nachricht, Komiker, scheint unseren Namen für die nächsten 14 Tage die Möglichkeit zu nehmen, auf einem ehrlichen Kriegerdenkmal oder auf einem anständigen Heldenfriedhof zu stehen. Du kannst den Schnaps herausrecken, mit dem du dir heute Nacht Mut ansaufen wolltest, um dir durch ein Kommissbrot in den Arm zu schießen. Was eine überzeugende Verwundung sowieso nur einem Volltrottel vortäuscht. Der Schnaps verdient einem höheren Zweck zugeführt zu werden. Der General Rampf, der uns 111 Mal angeschissen hat, hat eine Idee gehabt. Tatsächlich, bei Anbruch der Dunkelheit, während die Magenkranken und die Feldbäcker in die Sumpfstellung einrückten, fuhren wir mit unseren 3 Panzerwagen und 22 Mann zurück zum Divisionsstab des General Rampf nach Pliskoje. Ist das ein realistisches Bild von der damaligen Dnieper-Front, Herr Rampf? Durchaus. Soldatentum auf der Stufe der Verhunzung. Hatte die von Ihnen erwähnte Lagebesprechung bei der Armee einen Einfluss auf unsere Ereignisse? Direkt und indirekt. Mir wurde an diesem Abend schrecklich klar, dass die oberste Heeresführung aus allen Katastrophen nichts, gar nichts gelernt hatte. Der Vortrag von dem Operationschef des Korps, routinemäßig gehalten, enthielt keine Kritik und keine konstruktiven Gedanken. Er beschwor monoton, dass die Dnieper-Linie überall und unter allen Umständen zu halten war. Womit, fragte ich, mit unseren verfügbaren Kräften, sagte er. Der Führer hält die russischen Angriffskräfte für erschöpft und weitere Geländeverluste für untragbar. Die Ostfront ist stillzulegen. Jeder der Anwesenden wusste, dass die Russen spätestens Anfang November angreifen würden und dies das Ende der gesamten Ostfront wäre, aber niemand widersprach. Ich verließ die Besprechung, ohne mich zu verabschieden. Gegen 2 Uhr nachts in Pliskoje angekommen, schleppte ich mich in meinen Arbeitsraum, physisch und psychisch am Ende. Schlafen gehen, Schubert. Sagen Sie, dass ich von niemandem gestört werden will, von niemandem. Jawohl, Herr General. Kann ich für Herrn General noch etwas tun? Nein. Halten. Die Dnieper-Linie halten. Mit was denn? Kleckern. Gefreitenstrategie. Erste Weltkriegsstrategie. Nicht kleckern, sondern klotzen. Ach, Sie haben nichts gelernt. Jawohl, mein Führer. Sie keil, mein Führer. Hypnotisierte Kaninchen. Ich ging zu meinem Schreibtisch, um meine Denkschrift an den Chef des Generalstabs zu skizzieren. Der Hund leckte mir die Hand und fiepte. Ich dachte, ein steifbeiniger Hund und die Tradition großer Vorbilder, das ist mir geblieben. Ich begann die Denkschrift mit einer historischen Betrachtung der Tradition des deutschen Generalstabs in Krisenlagen. Wer ist das? Hauptmann von der Wühlbecke, Herr General. Ich habe doch bestellen lassen, dass ich nicht gestört werden will. Jawohl, Herr General, aber der Chef der Operationsabteilung des Korps besteht darauf, Sie persönlich an den Apparat zu bekommen. Und warum? Wegen Demidowo, Herr General, der schwachen Sumpfstellung am nördlichen Brückenkopf, wo wir den Ersatz hingeschickt haben. Es sind dort wieder in der Nacht russische Stoßtrupps durch. Na und? Er fragt deshalb an, ob Sie es nicht für ratsam halten, unsere vorderen Linien über den Sumpffluss an den Dnieper-Brückenkopf heranzuziehen oder wenigstens die Holzbrücke zu besetzen. Ich halte es nicht nur nicht für ratsam, sondern für schwachsinnig. Die Brücke ist für Panzer und jede Art von Operationen absolut wertlos und außerdem nur von Selbstmordkandidaten einzunehmen. Bestellen Sie das in voller Verantwortlichkeit. Jawohl, Herr General. Entschuldigung. Handelt es sich bei dem Gespräch um dieselbe Brücke, die Sie später besetzen ließen? Ja. Es war ein ungewöhnlich dummer Vorschlag und ich war willens, ihn zu inhibieren. Und später, da änderten Sie Ihre Ansicht? Nein. Ich ändere meine Ansichten selten und nie aus Opportunitätsgründen. Das war übrigens der Grund meines Ausscheidens aus dem Generalstab, Herr Professor. Gut, Sie änderten Ihre Ansichten nicht, aber Sie ließen tags darauf tatsächlich die Holzbrücke über den Sumpffluss besetzen. Ist das richtig? Ich ließ sie besetzen, als dem Vorschlag des Korps ein verbindlicher Befehl geworden war. Die Führung eines Krieges ist einem akademischen Kolloquium nur bedingt vergleichbar. Ich hoffe, dass das für die akademischen Kolloquien so bleibt. Was wurde aus Ihrer Denkschrift, Herr Ramp? Sie wurde gegenstandslos, als ich wenig später mit Oberst Pfahlzogen, einem Vertrauensmann des Generalobersten Beck, zusammentraf. Aha, das war das Gespräch, das Ihr Divisionspfarrer vermittelte. Vermittelt ist ein zu starkes Wort. Der Oberst Pfahlzogen wurde im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 hingerichtet, nicht wahr? Unglücklicherweise, ja. Ich habe unser Gespräch später nach dem Gedächtnis aufgezeichnet. Später heißt nach dem Kriege? Ja. Wurden Sie hinsichtlich des missglückten 20. Juli-Putsches vernommen? Nein. Sie wurden nicht vernommen? Nein. Wir wollen weitergehen. Dann möchte ich jetzt einen Passus aus der Aussage des Pfarrers Schliefland, des ehemaligen Divisionspfarrers, zitieren. Er schildert das Zusammentreffen mit Pfahlzogen. Ich fragte, war Ihnen der Besuch angekündigt? Er antwortete... Von meinem Bruder. Ihr Bruder war Offizier? Ja, Abwehroffizier im Stabe des General Oster, wie Oberst Pfahlzogen. Mein Bruder schrieb, dass man den Josefs auf den Zahn fühlen müsse. Den Josefs? Ja, den Truppengeneralen. Er pflegte eine sehr saloppe Ausdrucksweise. Die Anrede seines Briefes an mich war, lieber Kommiss Christus. Und Hitler nannte er den malenden Schäferhund. Wussten Sie, dass er einer Widerstandsgruppe angehörte? Ich ahnte es. Wann trafen Sie Pfahlzogen? In der Nacht vom 18. zum 19. Oktober. Was war der Zweck seines Besuchs? Er war formal, wie übrigens auch mein Bruder, als Beauftragter der Heeresinspektion Ost unterwegs, um Erhebungen über Winterbekleidung zu machen. Sein wirklicher Auftrag war, die Haltung der Truppengenerale für den Widerstandsfall zu eruieren, soweit sie vertrauenswürdig waren. Hielten Sie ein solches Gespräch mit General Rampf für tunlich? Ja, ich wusste, dass der General die Kriegsführung Hitlers heftig kritisierte, dass er den Krieg für verloren hielt und ich kannte auch seine persönlichen Ressentiments. Ich erbot mich, ein Gespräch zu vermitteln und ich ließ mich am Morgen durch Hauptmann Vorder-Wühlbecke zum Rapport melden. Möchten Sie etwas dazu sagen, Herr Rampf? Lediglich Divisionspfarrer in Ehren, aber der Widerstand gegen Hitler vollzog sich nicht auf dieser Ebene. Ich kannte Beck, Olbricht von Tresco, zentrale Figuren des Widerstandes der oberen Linie. Ich musste nicht von einem Divisionspfarrer vorgetestet werden. Ich zitierte eine Zeugenaussage, Herr Rampf. Aber bitte. Ich möchte jetzt aus meinen Vorermittlungen mit einer Schilderung des Pfeiffer fortsetzen. Ich fragte, wie er als Soldat die allgemeine Kriegslage damals eingeschätzt hätte. Er sagte: Gar nicht. Wir waren zurück zum Stab. Da war die Kriegslage günstig. Es gab Strohsäcke. Wir hatten das Quartier eingeheizt, was man uns zugewiesen hatte, wir 22 Mann. Und wir schliefen wie Tote. Eben ohne Angst. Außer Tschimek, der die Nacht gleich unterwegs war mit Besorgungen und mich erst nach langem Rütteln wachkriegte. Komiker? Nari? Was ist, Posten? Harry, was unterscheidet einen Menschen von einem gewöhnlichen Vieh? Na, dass er seine Bedürfnisse mit Überlegung befriedigt. Dass er nicht eine stumpfsinnige Rindfleischkonserve in sich hineinschlingt, wenn er Hunger hat, wozu du bereit wärst ohne weiteres, sondern Verfeinerungen anstrebt. Wozu ich uns einen Hammel besorgt habe bei der Feldschandarmerie. Komm, umsteigen, Komiker, denn du wirst wie mich den ersten Tagesposten stehen müssen, während ich uns zum Frühstück eine gespeckte Hammelkeile brate. Mir hat geträumt. Von einer dicken, was? Mir hat geträumt, ich wäre Schauspieler. Sag mal, isst du gerne Nieren? Schon. Oh, dann nimm noch deine Krempel und komm. Wir gingen die breite, regenzerweichte Dorfstraße herunter. Wir achteten auf den Weg, weil es schlammig war, und wurden die beiden Offiziere auf der anderen Seite erst gewahr, als einer, ein Hauptmann, herüberrief. Können Sie dich grüßen? Sind Sie Hottentotten? Das nein, Herr Hauptmann. Gewöhnlicher Lanzer. Und warum können Sie dich grüßen? Es ist weniger das Kennen, als vielmehr die fehlende Übung in Schlammlöchern an der Front seit 3 Jahren, Herr Hauptmann. Dann will ich Ihnen die Übung verschaffen. Ich werde Sie einsperren lassen. Na, unbedingt, Herr Hauptmann. Was soll das heißen? Da dem Soldaten bekannt ist, dass eine Gehorsamsverletzung beginnt mit Unaufmerksamkeit, wie Nichtbemerken eines Vorgesetzten und endet mit Erschießung desselben im Fronteinsatz, muss schärfstens durchgegriffen werden. Jawohl! Sind Sie besoffen, Kerl! Sehen Sie nicht, dass Sie im Dreck stehen und meine Reithose bespritzen! Ja, Herr Name! Name! Obergefreiter Tschimek, Divisionsreserve der 6. Aufklärungsabteilung auf dem Wege zum Quartier! Es war eine seiner Idiotennummern. Und er stieß mich im Weggehen vorwärts, sodass ich auch hätte mitgehen können. Aber ich brachte es nicht fertig einem Vorgesetzten gegenüber. Und so hielt er sich an mir schadlos. Name! Name! Soldat Pfeiffer, ich habe einen Hauptmann nicht gesehen. Ich bin kurzsichtig, Herr Hauptmann. Hille! Auf! Hille! Auf! Hille! Ich führte die Kommandos aus und ich sah aus wie ein Kanalreiniger. Ich putzte mir die Brillengläser mit einem Fußlappen. Ich kratzte mir den Dreck von der Hose. Ich nahm die beiden Segeltuchtaschen und ging in das Quartier. In der dunklen Küche waren Frauen mit der Zubereitung großer Fleischstücke beschäftigt. Tschimek saß behaglich auf einem der weißbezogenen Betten und spaltete mit dem Seitengewehr einen Stapel alter Holztafeln, Ikonen Novgoroder Schule, die ich auf dem Rückzug mitgenommen hatte. Warum lässt du dich von einem Etappengammel in den Dreck legen, der imponieren will einer Sündenabwehrkanone? Ach, bist doch ein gelehriger Mensch. Warum bleibst du wie ein Schuljunge stehen, wenn ich ihm einen Anschauungsunterricht vollkommener Subordination erteile? Aber das sind doch Bilder, die du da zerhackst. Das sind doch alte Bilder. Alte Bilder und altes, gut abgelagertes Lindenholz, womit ich wohl seine Hammelkeile braten werde am Spieß, was eine feinere Zunge zu schmecken in der Lage ist. Du fang mir nicht mit solchen Blödigkeiten an, denn ich hab den Krieg nicht angefangen. Büstro, Babuschka, Büstro, hol die Nieren. Ach, der Mensch ist ein genusssüchtiges Wesen. Besonders, wenn ihm eine neue Ordnung eingeführt wird für Volk und Vaterland. Warum? Weil dann zu genießen wenig da ist außer Ordnung und dem Krieg natürlich, der für die Ordnung gebraucht wird, wie eine Hochzeitsgesellschaft für ein geschlachtetes Kalb. Ordnung ist, wenn das Kalb gefressen ist. Wo nichts ist, Da ist schon in Ordnung. Die alte Frau brachte die Schüssel mit den Nieren herein und Schimek sagte lyrisch: Nieren. Mit Gurken und Dill. Joffre Marsch Muskat. Ach, ich hab seit 3 Jahren nicht arme Nieren mit Muskat gegessen. Komm, willst du? Ich muss den Posten ablösen. Das ist 8 und der Posten kann reingegangen sein. Was wird aus einem Menschen, der stehend zwischen einem Nierengericht mit Muskat und einer Pflicht auswählt die Pflicht. Daraus wird ein Soldat, der pünktlich kommt zu einem Sturmangriff, wo er erschossen wird, weil er die Nieren hat stehen lassen. Ein Buchhalter mit Magengeschwür, weil er die Nieren hart werden lassen und unbekömmlich. Erst kommt das Essen. Iss. Es muss ein Posten bei den Panzerwagen stehen, denn sie sind scharf hier. Es wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn ich die Nieren gegessen hätte auf 10 Minuten. Ich glaube nicht, dass es Pflichtgefühl war, eher Angst, wenn es nicht eins ist bei einem Soldaten. Ich habe mich wie ein Abfisch gefühlt, den man in den Dreck getreten hat. Und es kann sein, dass ich auch bloß deshalb geschossen habe. Soweit. Ich möchte jetzt eine Aussage des Pfarrers Schliefland anschließen. Sie gibt das Gespräch wieder, das Sie, Herr Rampf, an diesem Morgen mit Herrn Schliefland führten. Er kam wegen Oberstpfahlzogen. Können Sie sich daran erinnern? Ziemlich, ja. Ich war nach der vergangenen Nacht in einer üblen Verfassung. Ich versuchte, etwas zu mir zu nehmen. Ich glaube, ein Stück Rebhuhn, falls das auch interessiert. Aber mein Magen revoltierte selbst dabei und ich warf das Gerüst dem Hunde zu, als Schliefland eintrat. Er sah wie das Leiden Christi aus. Er hatte nicht das erste Wort herausgebracht, als der Hund schon an ihm saß. Ich sagte, stehen bleiben, aber er rennt gleich rückwärts auf das Feldbett zu. Pfui, pfui, was natürlich den Hund erst wütend macht. Ich sage, schreien Sie nicht pfui und haben Sie keine Angst. Ein Hund beißt nur, wenn er Angst riecht. Da ist er schon auf das Feldbett gefallen, der Hund über seiner Gurgel, sodass ich das an sich gutartige Tier von ihm herunterziehen und auf die Straße jagen muss. Eine ziemlich komische Introduktion für einen Verschwörer. Hat er das auch erzählt? Ähnlich. Er sagte... Der General frühstückte. Er ließ mich warten, wie es seine Gewohnheit war. Er aß genussvoll ein Stück Geflügel, warf seinem Hund die Knochen zu und sagte, also Schliefland, wer hat Ihnen in die Lilien gepinkelt? Er liebte Gesprächseröffnungen, die ihn überlegen machten. Ich hatte mir ein paar Sätze zurechtgelegt, aber ich kam nicht dazu, sie zu äußern, da plötzlich der Hund auf mich losging und ich mich auf dem Feldbett liegend fand, die knurrende Bestie über mir. Ich hörte den General sagen, garst dich, Hassan, garst dich, tob dich draußen aus. Ich war in Angstschweiß gebadet und als ich in der Lage war aufzustehen, war mein erstes Wort. Darf ich Sie um ein großes Glas Wasser bitten? Ich glaube, ich würde niemals einen Hund in meiner Nähe dulden können. Herr Unsinn, kein besserer Freund als ein Hund, den Herrgott ausgenommen. Danke. Ich wette, Sie bringen missliche Nachrichten. Ein Hund hat Witterung für Verdrießlichkeiten. Na, schießen Sie los. Herr General, Sie sagten anlässlich unserer letzten, leider abgebrochenen Unterredung, dass der Krieg in sein finales Stadium getreten sei und dass es nunmehr um die Ehre gehe. Na und? Es gibt wesentliche Kräfte, die ähnlich empfinden. Ich wurde heute Nacht ersucht, ein privates, natürlich vertrauliches Gespräch mit Ihnen zu vermitteln. Mit mir? Ich musste an ein Fichtewort denken. Und handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge. Und die Verantwortung sei dein. Es sind reale Kräfte, die dahinter stehen? Außerordentlich reale. Es kann von einer geistigen und moralischen Elite gesprochen werden. In Heeresführung und Industrie. Wann soll das Gespräch stattfinden? Oberst Pfahlzogen bittet, dass Ort und Zeit von Ihnen bestimmt werden. Ich werde mich morgen früh über die Frontlage am Brückenkopf informieren. Ich kann mit Oberst Pfahlzogen um 8 Uhr im Ort Demidowo zusammentreffen. Ich nehme an, dass er mit einem klaren militärischen Auftrag kommt. Er kommt von der Heeresinspektion Ost, um Erhebungen über die Winterausrüstung zu machen. Ein völlig zufälliges Zusammentreffen. sich wappnend gegen eine See von Klagen. Durch Widerstand sie enden. Was? Ein Dichterwort. Das ist schlechte Luft hier. Es schien mir Ergriffenheit, die ihn das Fenster öffnen ließ, unser Gespräch zu enden. In der Stille hörte ich einen entfernten Pistolenschuss und kurz danach einen zweiten. Ich gab ihnen keine Bedeutung, bis ich auf der Straße das Jaulen eines Hundes hörte und Lärm. Der General lief hinaus. Es war der Hund des Generals, der sich bis auf die Treppe der Holzveranda geschleppt hatte, die Zähne fletschte und verschied. Das graue Fell war blutig und schmutzig. Ungeachtet des Blutes, das über seine Uniform rann, zog der General den Hund an seine Brust und trug ihn auf sein Feldbett. Er steckte ein Kissen unter den Kopf des Hundes und legte die Hundepeitsche daneben, das Halsband und den Maulkorb. Dem wie aufgebahrt liegenden Hund gegenüber ließ er sich in einen Sessel nieder. Sein Gesicht hatte einen an ihm nie bemerkten Zug tiefen Schmerzes. Das Einzige, was er zu dem Adjutanten sagte, war: Feststellen. Den Schuldigen feststellen. Obwohl ich es nicht billigen mochte, dass von dem Tod eines Hundes so viel Aufhebens gemacht wurde, wo Tausende von Soldaten täglich starben, hatte seine Haltung auch etwas menschlich Rührendes. Ich machte mich auf den Weg, Fallzogen zu treffen, um ihn über unser Gespräch und die Verabredung zu unterrichten. Ich fügte an, dass mir der General in der wortkargen Art seiner sittlichen Entscheidung wie ein Nachfahre der preußischen Erhebungszeit erschienen sei. Fallzogen sagte: Es gibt bei unserer Generalität ein merkwürdiges Naturgesetz. Je schlechter die Kriegslage, desto sittlicher werden ihre Entscheidungen. Und das ist unsere Chance, Schiefland. Es klang zynisch. Ich verstand ihn erst Jahre später, als ich die Vernehmungsprotokolle der Gestapo las. Da war Fallzogen tot und mein Bruder. Haben Sie damals erfahren, wer den Hund des Generals erschossen hat, Herr Schliefland? Nein, irgendein Posten hörte ich. Hörten Sie etwas von einer Bestrafung oder einem Fronteinsatz? Nein. Ich habe jetzt eine Schilderung des Zeugen Pfeiffer. Ich fragte, wie war das mit dem Hund, Herr Pfeiffer? Er antwortete: Es war vielleicht 5 Minuten, dass ich draußen war. Ich stand unter der Wagenplane, weil so ein scharfer Wind ging, ein kalter. Und ich sehe den Hund erst, wie er an mir ist. Und ich schreie Pfui und trete ihm in die Schnauze. Da geht er an mir hoch und ich ziehe die Pistole. Ich treffe ihn nicht beim ersten Mal und beim zweiten Mal, da treffe ich ihn, sodass er abgeht und auch Blut gelassen hat. Wussten Sie, dass der Hund dem General gehörte? Woher? Nein? Nein. Was dachten Sie, wem er gehört? Gar nichts. Es war ganz beiläufig für mich, das mit dem Hund. Nebensache. Eine kaputte Hose und erledigt. Sodass ich nicht mal gemerkt habe, dass er wegen dem Hund kommt, der Hauptmann, sondern um was zu finden auf Posten, um uns reinzulegen. Sodass ich mir die Knöpfe zumache, ehe ich melde: Soldat Pfeiffer auf Posten, keine besonderen Vorkommnisse. Und er grinst und sagt so und greift mir in die Pistolentasche und sieht durch den Lauf und steckt die Pistole zu sich und sagt: Sauber. Und ich: Ich bitte melden zu dürfen, dass ich erst soeben damit geschossen habe, Herr Hauptmann. Auf einen Köter, sodass sich die Waffe in einem ungereinigten Zustand befindet. Mitkommen. Gehen Sie voraus. Und er bringt mich, wie ich bin, verdreckt zum General, der in einem Sessel sitzt. Und ich merke noch immer nichts. Was haben Sie zu Ihrer Rechtfertigung zu sagen? Ich habe den Herrn Hauptmann übersehen, Herr General, da ich kurzsichtig bin. Ich war übermüdet. Ich bin erst heute Nacht aus der HKL gekommen, wie auch der Obergefreite Chimek, sodass wir den Herrn Hauptmann... Hören Sie mir den Gesammer auf und antworten Sie, was Sie gefragt sind. Haben Sie den Hund zusammengeschossen oder nicht? Jawohl, Herr Hauptmann, das habe ich gerade sagen wollen, Herr Hauptmann. Weil sich daraus erklärt, dass meine Waffe dreckig ist, da ich auf Posten kein Putzzeug bei mir hatte, Herr General. Sie wollten also vertuschen, dass Sie den Hund erschossen haben. Nicht wahr? Wieso vertuschen, Herr Hauptmann? Der Hund hat mich ja doch angefallen, Herr General. Und warum melden Sie keine besonderen Vorkommnisse? Weil ein Hund kein besonderes Vorkommnis ist auf Posten, Herr Hauptmann. Ich habe nicht daran gedacht, Herr General. Sie melden sich bei mir in einer halben Stunde mit Ihrem Gruppenführer. Gewaschen, rasiert, in vorschriftsmäßigem Anzug, um sich hier 21 Tage verschärften Rest bei mir abzuholen. Abtreten. Jawohl, Herr General. Und wie ich kehrt mache? Da sehe ich den aufgebahrten Hund auf dem Feldbett. Und da begreife ich erst, dass ich den Hund des Generals erschossen habe und mache noch einmal kehrt. Ich habe nicht gewusst, dass der Hund von Herrn General war, Herr General. Treten Sie ab, Sie Miesmuschel! Abtreten! Hätten Sie den Hund nicht getötet, wenn Sie das gewusst hätten? Nein. Tat es Ihnen leid? Ich dachte, es muss nur gerade wieder mir passiert sein. Erzählten Sie es Ihren Kameraden? Ja, Cimek. Ich ging in das Quartier und da erzählte ich Cimek, was gewesen war. Cimek aß eine frisch gebratene Hammelkeule mit mildem, verklärtem Gesicht. Er brachte ein paar Pfund Fleisch in sich hinein, während ich redete. Ich frage ihn, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich, Mensch, denn es ist deine Sünde, wieder den Heiligen Geist Hammelfleisch kalt werden zu lassen, wegen einem Kacker von General. Das werde ich sein, der mit dir bei ihm antreten wird als dein Gruppenführer, weil ja ein solcher bei uns nicht mehr vorhanden ist einerseits und weil ich eine Inspiration habe andererseits von einem alten Divisionsbefehl, herumstreunende Hunde betreffend, die zu erschießen sind, aus Gründen der Verhinderung von Seuchen. Der Divisionsarzt, gesehen und genehmigt, Rampf, General. Na, ist doch, Mensch. Ich habe mir schon immer gewünscht, einen Gedankenaustausch mit einem General, welcher für einen Soldaten sonst nur im Kino zu sehen ist oder in einer Operette. Singend. Na, ist wahr. Ich bin so kaputt wie eine Talerhure. Ich besorge den Divisionsbefehl. Wir mussten eine Stunde warten, weil der General in einer Lagebesprechung war. Und ich dachte schon, dass er uns vergessen hätte, da holte uns der Adjutant herein. Er war in eine taktische Aufgabe am Sandkasten vertieft und fragte... Was ist, Frau Wilbecke? Die beiden Leute, wie befohlen, Herr General. Ach so, ja. Sind Sie der Gruppenführer? Durch ein Versehen, Herr General, zu Befehl. Da alle anderen geeigneten Persönlichkeiten bereits gefallen sind. Obergefreiter Cimek, Herr General, Schaubudenbesitzer in Zivil. Bemerkung zur Sache? Meld Herrn General Gehorsams, dass uns der Hund menschlich leid tut, da ich mit meinem Kameraden Pfeifer sehr tierliebend bin. Aber Pflicht ist Pflicht. Ein Soldat handelt nicht nach seinem Gefühl, sondern nach einer Pflicht. Sonst ist er kein Soldat. Es soll ja ein sehr schönes und auch ein sehr gut dressiertes Tier gewesen sein. Ja, allerdings ohne Kennzeichen. Stillstand! Ich bestrafe den Soldaten Pfeiffer und den Obergefreiten Cimek mit je 21 Tagen verschärftem Arrest wegen unsoldatischen Verhaltens, Wachvergehens und Versäumnis der Aufsichtspflicht. Wegtreten! Erlaube mir die Bemerkung zu bemerken, Herr General, dass dieses nicht sein kann. Was? Haben Sie einen Flatus im Hirn? Nein, Herr General. Einen Divisionsbefehl. Ein Soldat muss ein Gedächtnis haben für Befehle, weil sie für ihn gemacht sind. Hier, wenn ich Herrn General bitten dürfte, den Divisionsbefehl durchzulesen. Hunde betreffend. Sie werden an diesen Befehl denken. Sie werden an mich denken. Jederzeit, Herr General. Ein Soldat denkt jederzeit an seine Vorgesetzten. Raus! Raus! Schimek, du stirbst nicht auf einmal. Mir muss man das Maul noch extra totschlagen. Komiker, ich habe das Gefühl, dass bei dem Kantinenbullen hier französischer Cognac zu bekommen ist, mit ausgereiftem Bouquet, gegen anständige Bezahlung deinerseits. Ja, der Mensch wächst mit seinen wachsenden Bedürfnissen. Na komm. Ich kaufte den Cognac und wir feierten in der Kantine unseren Sieg. Warum muss ein Wachstum ein verborgenes sein, Harry? Nun, warum? Ja, warum? Ich stelle mir den Menschen vor als einen Fisch. Als einen kleinen in unserem Falle. Einem kleinen, fressen wollenden, netzbedrohten. Und das Netz ist die Obrigkeit, die neue Ordnung. Ein festes mit sehr kleinen Maschen. Da kann eins das Maul aufreißen, weil er ein Netz hat haben wollen mit großer Maschen, was besser ist logischerweise, und ist schon gefangen, weil er ihnen bemerkbar geworden ist. Ja. Statt sich klein zu machen und unbemerkbar, was eine andere Möglichkeit ist, eine Flechte. Denn wie klein denkt an Sardellen, muss eins sein, um heute nicht gefressen zu werden. Sardellen? Ja, nur wie auskommen? Wie? Ja, wie? Na, man muss auf die Lücken passen, die gelassen werden müssen für große Fische, die das Netz sonst zerreißen täten. Auch Verordnungen genannt, wodurch wir geschlüpft sind. Vor einer historischen Minute in einem längeren Stabsaufenthalt. Prost, Harry. Prost. Wir waren angetrunken, als wir in die Straße zu unserem Quartier einbogen. Da hörte ich, dass unsere Panzerwagen angelassen wurden und sah Lanze ihre Klamotten anschleppen. Der kleine Schindler kam unter einem Wagen vorgekrochen und ich fragte: Was ist denn los? Frag nicht so dämlich! Wir fahren vor! Wegen deiner scheiß Generalstühle fahren wir vor! Ach, man müsste dir die Fresse polieren! Mir? Wieso mir? Das muss ein Irrtum sein! Ach, du bist blöder, als bei Preußen vorgeschrieben ist! So. So ist das also. Wistra, Babuschka, Wistra! Pack unsere Klamotten zusammen und das Hammelfleisch! Es ist nötig, den Hund des Generals an deinen sibirischen Untermenschen zu rächen. Mir war plötzlich schlecht und ich erbrach Schleim, weil ich nichts gegessen hatte. Und ich sagte, ich gehe zum General, ich will allein nach vorn geschickt werden. Und ein Soldat, den wir Partisanen Franz nannten, sagte, blödes Zeug, blödes. Als wenn nicht jeder andere von uns die Hundelerge auch umgelegt hätte. Die Panzerwagen liefen, die Anhänger waren angekoppelt. Da schleppte Cimek mit der alten Frau unsere Sachen aus dem Quartier. Die Alte wollte sich von Cimek verabschieden und Cimek begriff nicht, warum sie ihn dabei von oben bis unten abtasten wollte. Ihre halbwüchsige Enkelin sagte, sie kann dir sagen, ob du stirbst. Wo ihre Hände stehen bleiben, dort wirst du getroffen. Dann los. In meiner Schaubude haben solche Sachen Geld gekostet. Warum soll ich mir nicht ein kostenloses Orakel mitnehmen? Wenn es stimmt, wirst du in meiner Schaubude engagiert gegen freie Verpflegung und Schutz gegen sexuelle Übergriffe, Babuschka. Die Lanzer kamen von den Wagen und sahen zu, wie ihre Hände über Cimeks Gesicht und Körper glitten. Sie hatte die Augen geschlossen und murmelte unverständliches Zeug. Die Lanzer grinsten, aber sie waren nicht sicher, ob die Alte nicht tatsächlich den Tod fühlen konnte. Ihre Hände passierten Cimeks Körper ohne jeden Aufenthalt und sie lächelte und Cimek sagte, du nimmst mir die letzte Hoffnung. Auf einen anständigen Heimatschuss hatte ich festgerechnet. Der Nächste, bitte, zur Leichenschau. Die Soldaten schoben den kleinen Schindler vor, der abergläubisch war. Und Schindler hörte auf zu grinsen, als die Finger der alten Frau in seinem Bauch stockten und er atmete auf, als sie beim zweiten Mal vorbeikamen. Du musst bei mir vor allem auf die edleren Teile weiter unten achten. Da lege ich den meisten Wert drauf. Der Nächste, komm, Komiker. Lass. Du wirst doch nicht vor einem alten Weibe Angst haben. Ich habe keine Angst. Ich weiß ohne sie, was mit mir los ist. Ich glaube nicht an den Quatsch. Na also, dann lass dir doch von ihr beweisen, dass du so unverwundbar bist wie der heilige Michael, mit dem du eine physiognomische Ähnlichkeit hast. Die Alte fühlte über meinen Kopf, meinen Hals und ihre Hände blieben auf meiner rechten Brustseite liegen. Sie hörte auf zu murmeln, sie öffnete die Augen und sah mich an und sie bekreuzigte sich. Hey, Babuschka, schlaf nicht ein. Hey, mach weiter. Mach weiter, du Gespenst! Lass sie los, lass sie! Ich glaub sowieso nicht an diese Blödheiten. Aus der Luke des ersten Wagens rief der Waffenunteroffizier. Macht hin! Aufsitzen, Cimek! Los, aufsitzen! Wir warten bloß noch auf euch Waldheinis! Du wirst doch früh genug zu einem kalten Arsch kommen, Kapo! Immer nach dir, Cimek! Immer nach dem verfressensten Obergefreiten der deutschen Wehrmacht, der eines Tages an seiner Schnauze aufgehängt wird! Aufsitzen! Wir fuhren an den Fenstern des General Rampf vorbei. Wir fuhren an die Front, wir fuhren nach Demidowo. Wir kamen vor Abend an und fuhren in die Stellung, die wir tags zuvor verlassen hatten. Wie wir die Panzer eingraben, kommt ein älterer Infanteriehauptmann mit einem jungen Leutnant und faucht den Waffenunteroffizier an. Er hat Ihnen gesagt, dass Sie in die alte Stellung fahren sollen. Sie fahren vor. Sie gehen jenseits der Brücke in Stellung, damit der Rabatz endlich aufhört, den uns die jemals hier jede Nacht machen. Sie kriegen die 30 Musiker dazu und besetzen diese lausige Brücke. Das ist ein Divisionsbefehl. Verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Ich habe Herrn Hauptmann genau verstanden. Also, Sie fahren vor, sobald es dunkel ist. Unter Werferschutz. Das Kommando übernimmt Leutnant Faber. Ich kann gegen einen Divisionsbefehl nicht anstecken. Welche Brücke denn, Kapo? Dreimal darfst du raten. Die sind ja verrückt. Da macht uns doch die Pack zu Hackfleisch. Nicht mit mir. Nicht wegen dem Pfeifenkopf hier. Da kann ich mich ja gleich hier an die Wand stellen. Das ist jederzeit und ohne weiteres möglich, Schindler. Da es dir an dem Vertrauen fehlt, dass ein Soldat setzt in seine Vorgesetzten, die sein Bestes wollen. Auch wenn es von diesem spät oder nie erkannt wird. Wo habe ich recht, Herr Leutnant? Der Verein hört auf mein Kommando. Lassen Sie Stellungswechsel vorbereiten. Jawohl, Herr Leutnant. Da haben Sie ein schönes Glück mit uns gehabt, Herr Leutnant. So frisch an der Front und gleich Glück. Der junge Leutnant tat als Hörer Ercimek nicht zu. Er hockte sich an die Mauer und betrachtete die Karte in seiner neuen Kartentasche. Nichts Schöneres für einen Krieger als einen Auftrag, den ein normaler Mensch für aussichtslos halten möchte. Dabei beginnt erst das wahre Heldentum. Wenn Sie wollen, können Sie in meiner Kiste fahren. Ich fahre als Erster. Gebt mal die Kochgeschirre her. Wo wollen Sie hin? Ich gehe den Schnaps holen, der vor Heldentaten verteilt wird. Dann melden Sie sich gefälligst ab. Jawohl, Herr Leutnant. Melde mich ab, den Schnaps zu holen, der vor Heldentaten verteilt wird. Warum lachen Sie? Legen Sie die Ohren an, wenn ich mit Ihnen rede. In Linie angetreten, Marsch, Marsch! Ihr denkt vielleicht, ihr könnt mir auf den Kopf rotzen, weil ich euch nicht den starken Wilhelm mache. Das könnt ihr denken, aber es ist ein Irrtum. Ich bin schon mit ganz anderen Ganoven fertig geworden. Mit ganz anderen. Und, Offizier? Herr Leutnant. Die Bereitschaftsstellung ist der Hohlweg am südlichen Ortsrand. 20.10 Uhr Stellungswechsel. Ihr Flammenaugust hat uns zu unserem Begräbnis gerade noch gefehlt. Es waren ziemlich 20 Minuten, die wir in Bereitschaftsstellung warteten. Wir saßen in Decken gehüllt und ich sinnierte. Ob einer den 5. oder den 25. Angriff fährt, die 20 Minuten davor, das sind die 20 Minuten, die man noch nicht verreckt ist. Trink was, Komiker. Ich will nicht. Für einen deutschen Rassehund. Trink. Alles Schicksal, Mensch. Was willst du dagegen machen? Geht vorüber. So oder so. Es war kälter geworden. Die Erde hatte eine dünne Kruste bekommen. Es fing an zu schneien. Bald Weihnachten, Mensch. Pfefferkuchen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wirst du bei der Laterne stehen. Aufhören! Mit mir, hör mit dem Lied von dieser gottverfluchten Luther auf! Was ist denn mit dem los? Wo ist er denn hin? Abprotzen. Er denkt, dass er an einem Bauchschuss krepiert. 10 Minuten noch. Ich möchte nicht die Hoden weggeschossen haben. Oder blind. Ein Arm schon. Ah, da kommen auch schon unsere verbündeten Musiker. Ihr werdet mir doch nicht unter den Jauchewagen gekommen sein. Mit eurem verdreckten Gepäck. Beeilung. Lassen Sie aufsitzen. Es ist verboten zu sprechen, es ist verboten zu rauchen. Wenn die Werfer loslegen, die beiden Höhen unter Beschuss zu nehmen, fahren wir mit abgedrosselten Motoren langsam in kurzem Abstand den Knüppeldamm entlang bis zur Brücke vor. Langsam, das ist gut. Das ist eine gute, sichere Sache für Selbstmörder. Das ist ein Befehl. Haben Sie verstanden? Das ist ein Befehl. Natürlich. Natürlich ist das ein Befehl. Wir fahren als Erste. Wie abgesprochen. Sie machen, was ich befohlen habe. Immer, Herr Leutnant, immer. Auf geht's. Als die Ari loslegte, trat Schimmick das Gas durch und preschte über den Knüppeldamm, den die Russen jeden Moment mit Pack- und Stalinorgeln zudecken konnten. Schindler und ich hockten vorn auf den Panzerplatten und wir schrien wie die Stiere, wenn Schimmick aus der Richtung zu kommen drohte. Wir sahen, dass uns der zweite Wagen schnell folgte und dann auch der dritte mit dem Leutnant, der verrückt herumschrie. Dadurch kam der Fahrer auf der Brückenauffahrt vom Weg ab und kippte den Wagen um. Die Lanzer krochen heraus und rannten mit umgeschlagenen Decken über die Brücke. Der Leutnant lief hinter ihnen her und suchte Schimmick. Als er auf der Brücke war, legte die russische Artillerie aus 200 bis 300 Rohren los und haute den Weg, den wir soeben zurückgelegt hatten, kurz und klein. Das ist Ihr Werk. Sie haben es gewagt, gegen meinen ausdrücklichen Befehl zu handeln. Wieso? Gegen welchen Befehl, Herr Leutnant? Ich habe befohlen, dass mit gedrosselten Motoren vorgefahren wird. Das kann ich mir nicht denken, Herr Leutnant. Das hätte ich bestimmt gehört. Das muss ein Missverständnis sein. Hast du was gehört, Komiker? Nichts, leider gar nichts. Ein Missverständnis. Was noch den Nachteil hat, dass wir sonst hin wären, statt hier an einer Scheißbrücke zu liegen bei Frost. Die dämlichen Witze werden Ihnen vergehen, wenn ich einen Bericht über Sie mache. Dann würde ich raten, den Bericht sofort zu schreiben, weil wir in ein paar Minuten das Feuerwerk hier auf der Brücke haben werden. Ich empfehle, die Leute von der Brücke weit weg auseinanderzuziehen und dann mit sehr abgedrosselten Motoren alles zurückzufahren, was der Zauber zurückgelassen hat. Ich gebe Ihnen allen jetzt einen guten Rat. Ich rate Ihnen, sich daran zu gewöhnen, dass hier einzig und allein ich befehle und dass ich eine Witterung für Defätismus habe. Die Brücke wird befehlsgemäß und unter allen Umständen gehalten bis zum letzten Mann. Die 2-Zentimeter-Geschütze und die MGs werden ausgebaut und an dem oberen Böschungsrand mit freiem Schussfeld in Stellung gebracht. Sicht geht vor Deckung. Anfangen. Ich werde Sie daran erinnern in ein paar Minuten. Und ich knalle Sie ab, wenn Sie nicht augenblicklich Ihr dreckiges, zersetzendes Maul halten. Haben Sie verstanden? Ich habe Sie immer verstanden, Herr Leutnant. Jawohl. Wir hörten ein helles Dudeln, die Abschüsse von Salvengeschützen. Und einer sagte, das Orgelkonzert beginnt. Wir krochen in die Erde und zählten 1, 2, 3, 4, 5. Wir hörten das hohe Schellen der Raketengeschosse über uns wegziehen und in ziemlicher Entfernung einschlagen. Und Chimek sagte, das scheint eine Postwurfsendung für Demidovo gewesen zu sein. Wir hörten neue Raketenabschüsse und krochen erneut in die Erde und abermals und warteten, dass die Brücke dran käme und dass wir ausgelöscht würden. Dann wurde es still und wir sahen, dass Demidovo brannte. Chimek sagte, sinnloser Luxus. Ich weiß nicht, was in diesem lausigen Kaff noch brennen kann. Ich habe das ganze rohe Hammelfleisch mit und wir können es nicht fressen, weil wir hier kein Feuer haben. Also, da werden wir die Festung Europa um einen neuen Stützpunkt bereichern. Wir bauten die MGs und die 2 Zentimeter aus und brachten sie in Stellung. Wir am weitesten links. Wir erwarteten jeden Augenblick den nächsten Feuerüberfall aus dem Brückenkopf, der uns zudecken würde. Aber er kam nicht. Wir lagen an unserem MG und wir horchten auf die Geräusche aus dem Brückenkopf, die der Ostwind herüberwehte. Ich sagte, was ist denn mit den Iwans los? Warum beharken die nicht die Brücke? Ja, ich bin kein Hellseher. Was haben die mit uns vor? Ich halte es für nützlich, dass wir uns ein bisschen den Weg anschauen, flussaufwärts. Es wird sich als taktisch unumgänglich erweisen, die Befestigungen von einem verhältnismäßig abgelegenen MG-Posten zu sichern, wozu wir geeignet sind. Schon weil es heißt in einem gelehrten Buch, der Heeresdienstvorschrift, dass ein Soldat kühn zu sein habe. Nicht Tolkien für Haus und Herd. Gehen wir. Um uns abzumelden? Nicht doch. Ich bin ja kein Militärverbrecher. Der wird uns nicht weglassen, der hat uns doch im Strich. Na komm. Pass auf, der wird uns wegjagen müssen. Was ist? Wollen Sie nicht melden? Ich will, Herr Leutnant. Obergefreiter Chimek meldet, dass die zu verteidigende Stellung wie befohlen bezogen ist. Es ist allerdings nicht möglich, die Stellung durch einen vorgezogenen MG-Posten zu sichern, da dieser in dem flachen Gelände einzusehen und leicht zu kassieren ist. Meinen Sie? Jawohl, Herr Leutnant. Sie haben ein Faible für Strategie, wie mir scheint, Chimek. Ja, das nicht, aber mehr für Überleben, Herr Leutnant. Da möchte ich aber vorschlagen, dass der Posten doch bezogen wird. Als Horchposten ohne MG. Dann aber nicht weiter von hier als 100 Meter, Herr Leutnant. Er wird in wenigstens 300 Meter von dir bezogen, und zwar von Ihnen beiden. Sie werden von den Strapazen doch nicht so ermüdet sein? Sollten Sie mich diesmal besser verstanden haben. Ja, aber Leutnant. Da hat mal einer gesagt, dass eine große Schnauze nicht in einem großen Kopf sitzen muss. Ein Weiser. Stellungswechsel. Na, wie gesagt, gehen wir. Ich glaube, von einem Walfisch verschlungen kämst du heim mit einer Fischbratküche. Du, in dem Metropol wären wir jetzt im Arsch. Es ist nicht die Kunst eines Soldaten, einen falschen Befehl falsch auszuführen, sodass dieser zu einem richtigen wird für ihn, einen passenden. Das ist Anpassungsfähigkeit, aber noch keine Kunst. Die Kunst der soldatenmäßigen Ausführung eines Befehls beginnt, wie du vielleicht gesehen hast, bei dessen Hervorrufung, wozu es Kenntnisse braucht der menschlichen Seele in ihrer unergründlichen Verblödung. Es ist uns befohlen, uns flussaufwärts abzusetzen. Mach, ich hole noch die Kaltverpflegung. Ich sagte zu dem Zeugen Pfeiffer, das war eine ziemlich philosophische Haltung militärischen Befehlen gegenüber, nicht wahr? Das ja. Da hatten wohl die meisten diese Haltung damals. Sie meinen also, es war vergleichsweise normal, dass ein Soldat eine Angriffsorder nach seinem Ermessen ändert und sich einen Vorwand schafft, eine Stellung zu verlassen, wenn ihm die zu gefährlich scheint? Vielleicht nicht normal, aber es war ja auch nicht normal, für einen Schäferhund verheizt zu werden, mit einem milchigen Leutnant, der vielleicht zu viel Walter Flex gelesen hatte. Da war es viel eher normal, dass einer nicht verrecken wollte in diesem Wurstkessel und sich umschaut, wie wegkommen, flussaufwärts. Und das machten sie dann auch, Herr Pfeiffer? Ja, denn es war ja klar, dass die Russen hinter die Brücke Sperrfeuer legen würden, wenn sie die fertig machten. Womit ja jeder rechnete, jeden Moment. Da haben wir uns umgesehen, wo wegkommen, und auch den Horchposten danach ausgesucht, ja. Ist Ihnen bekannt geworden, Herr Pfeiffer, ob der General diese Brückenoperation besonders verfolgt hat? Ich meine, ob er sich darüber berichten ließ? Wenn er so persönliche Motive hatte, wie Sie annehmen, dann liegt das doch nahe, nicht wahr? Ich weiß nicht. Das müssen Sie den General Rampf selber fragen. Ließen Sie sich darüber berichten, Herr Rampf? Nein. Nicht speziell, Herr Professor Schweigers. Ich war immerhin Kommandeur einer Division. Mich beschäftigten andere Dinge. Zum Beispiel, wie ich dem unsinnigen Haltebefehl entgegen meine Division herausbringe, wenn die Russen die von mir erwartete Zangenoperation aus ihren starken Brückenköpfen ansetzten und uns umflügelten. Bekamen Sie keinen Lagebericht über Demidowo? Ich bekam über alle Abschnitte Lagebericht, natürlich auch über Demidowo, aber es hatte keine Bedeutung für mich. Ich verbrachte die Nacht damit, mich auf die Begegnung mit Fahrzeugen vorzubereiten. Es war manches zu bedenken, manches, meine Herren. Ich fand kürzlich in meinem persönlichen Tagebuch eine Eintragung unter diesem Datum. Ich möchte sie hier zitieren. Die Verantwortung wird riesengroß. Hic Rhodus, hic Salta. Werden wir vor der Geschichte bestehen? Wird Europa sich besinnen oder untergehen? Die Geschichte hat in Kulturkreisen zu denken begonnen. Und unsere Tragödie wird die Tragödie Europas sein. Gibt es eine Rettung? Morgen weiß ich mehr. Es waren andere Dimensionen, Herr Professor Schweigeis. So tragisch diese Brückenepisode menschlich ist, sie war nicht in meinem Gesichtskreis. Und das mag einem heutigen Anti-Generalseffekt nützlich sein. Wir wollen nicht argumentieren und weitergehen. Ich zitiere weiterhin den Zeugen Pfeiffer. Er berichtete, es war in der Nacht kalt geworden. Wir hatten uns in einer Mulde Schilf untergelegt, gegen die Nässe und in Steppdecken gewickelt. Als der Wind drehte, hatte ein Kadaver zu stinken angefangen und wir fanden eine Kuh, die sich verreckend in ein Drainagerohr gezwängt hatte und es war noch viel an ihr, was stinken konnte. Es muss gegen 6 Uhr gewesen sein, als Chimek von einem undefinierbaren Geräusch aufwachte. Auf dem Fluss und in der Ebene vor uns lag dichter Nebel. Chimek stieß mich an und fragte, »Hey Komiker, hörst du was?« Da fing ein russisches SMG in unserem Rücken zu schießen an, und gleich danach war die Hölle los. Die Russen waren nachts mit Pontons über den Sumpffluss gegangen und griffen mit Infanterie von beiden Seiten an. Sie bestrichen die Brücke, die Böschung, den Fluss. Sie hielten mit Flammenwerfern zwischen die Musiker, die rudelweise wie verstörte Kaninchen über die Brücke zu entkommen suchten, zurückfluteten und von MGs erledigt wurden. Es stank nach Benzin und die Schreie der Verwundeten und die Schreie der Ertrinkenden waren wie das Blöken einer brennenden Schafherde, in die Explosivgeschosse hineinfuhren und pack. Ich versuchte, an das 2-Zentimeter-Geschütz heranzukommen. Ich trat auf etwas Weiches. Ich trat auf den Briefträger Paschke, dem die Schädeldecke abgerissen war. Ich hörte den Leutnant Befehle schreien und sah ihn mit einigen Soldaten die Böschung hinauflaufen und von MG-Gaben erfasst wieder herunterpurzeln. Ich konnte das Geschütz nicht herumdrehen und räumte den kleinen Schindler zur Seite, dessen Beine zwischen Drehkranz und Gestänge geraten waren. Ich kriegte ein paar Ohrfeigen und erkannte Chimek, der mich wegriss, flussaufwärts und in das Drainagerohr stopfte und ebenfalls hineinkroch. Da hörte sich das Bersten der Erde dumpfer an und auch die Schreie waren dumpfer. Wir arbeiteten uns in das faule Fleisch des Kuhkadavers vor, das heiß war von Verwesung. Ich dachte, es ist komisch, dass ein Kadaver zu stinken aufhört, wenn man genug Angst hat. Wir hörten, wie die Russen das Feuer auf den Fluss legten, dass niemand wegkam, und wir hörten sie über die Brücke kommen. Wir krochen aus dem Drainagerohr und liefen flussaufwärts den Weg, den wir in der Nacht inspiziert hatten. Der Gefechtslärm wurde dünner und Chimek sagte... Wer jetzt erkennt ist, der hat einen Heldentod noch vor sich. Da tauchten plötzlich 3 Russen vor uns auf, aus dem Nebel. Es war zu spät wegzulaufen, sie kamen direkt auf uns zu. Wir robbten an ein Gebüsch, langten die Pistolen heraus und ließen uns bis zum Hals ins Wasser gleiten. Ein langer Sibirier schwenkte ein SMG auf Rädern wie eine Spielzeugkanone und schrie, Hitler kaputt, Frühstückspause. Sie setzten sich keine 10 Schritte von uns entfernt und aßen und rauchten und zeigten große Ausdauer. Ich spürte meine Glieder nicht mehr in dem eiskalten Wasser und ich sagte: Was hört? Ich halte es nicht mehr aus. Ich nehme den Langen und du den Asiaten mit dem spitzen Kopf. Meine Hand zitterte vor Kälte und auch vor Aufregung. Wir schossen kurz nacheinander und Schimek schoss noch einmal. Wir stießen uns ab und schwammen und ihr MG fing erst zu feuern an, als wir im Nebel fast drüben waren. Meine Beine schleppten mich eine Böschung hoch, ich fiel in eine Wasserlache und ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, vermisste ich Schimek. Ich kroch zurück und sah Schimek, der mit beiden Ellenbogen heraufzurobben suchte und offenbar seine Beine nicht mehr gebrauchen konnte. Ich schleppte ihn in eine Mulde, die von Sumpfgewächsen fast zugedeckt war. Er spuckte hellrotes Blut. Er hatte einen glatten Lungendurchschuss und eine Doublette mit Sprenggeschossen durch die linke Beckenseite abbekommen. Ich stopfte 2 große Verbandspäckchen hinein und hatte die Hände bis zu den Handwurzeln voll Blut. Es war klar, dass die große Arterie zerfetzt war und dass es aus war. Ich schnitt ihm die Hose auf und Schimek sagte: Hau ab, Komiker. Es hat sich ausgeschieden. Das ist besser, wie ich gedacht habe. Wir müssen nur das Bein abbinden, verstehst du? Das ist jetzt die Hauptsache. Ach, da haben die doch schon ganz andere zusammengeflickt. Mach keine fiese Matten, komm hier. Lass mich. Ich weiß, was mit mir los ist. Lass mir Zigaretten hier. Hast du noch Zigaretten? Ja, ich glaube ja. Aber die werden sicher hin sein. Neil. 6 Pfennig. Weißt du, die wir als Sonderzuteil gekriegt haben? Hier. Ja. Hier. Hast mich drum bescheißen wollen, oder? Jetzt rauche ich sie doch. Du hast sie deinem Alten so einhassen schicken wollen. Gibst du. Jetzt rauche ich sie doch. Steck mir ihn an. Das Feuerzeug ist in der Gasmaskbüchse. Ich zündete die Zigarette an und steckte sie Schimek in den Mund. Er zog an der Zigarette und unterdrückte einen Hustenreiz. Er bemühte sich genussvoll zu rauchen und der Rauch kam aus dem Mund und aus dem offenen Pneumothorax. Quatsch nicht, Komiker. Lass mich mit deinen dämlichen Gequatschen zufrieden. Warum? Warum ist kein Mausloch in einem Wolfsrachen? Du musst jetzt nicht reden, Schimek. Weil es dann mehr bluten tut, Schimek. Ich habe ja gar nichts gesagt. Von einem Standpunkt aus ist die Sauerei hier gekommen, weil du den Jungen mit dem spitzen Kopf nicht getroffen hast. Naja, den Asiaten. Von einem anderen Standpunkt, weil wir uns nicht haben einbuchten lassen. Wegen einem blöden Hund. Weil wir uns was ausgedacht haben. Von einem dritten Standpunkt aber, weil wir uns nicht früh genug was ausgedacht haben. Ach, was hätten wir uns denn ausdenken sollen? Ja, was? Muss jetzt ganz still liegen, Schimek. Ja. Was? Ich war ein Zirkusarbeiter, als du dir noch die Hose bedreckt hast und arbeitslos, als diese schnurrbärtige Laus kam, die bezahlte. Jetzt habe ich eine Schaubude. Die Juden sind uns Unglück. Doch das Bein. Die Ukraine, die brauchen wir. Und die Kolonien und den Kaukasus und eine neue Ordnung. Haben Sie ruhig. Die brauchen wir auch in der Schaubude. Heile! Gib mir Hammelfleisch, Babuschka mit Muskat, mit Knoblauch angerieben, Mais. Er könnte mal was erleben. Gib mir ein Filetstück mit Kapern. Wie viel Kapern von mir hätte ich? Er gibt doch. Gib. Ja, doch, Cimek. Du kriegst, Cimek. Ich erinnerte mich der eisernen Ration in meinem Brotbeutel und öffnete die kleine Blechbüchse mit dem Seitengewehr und gab ihm den Batzen Schweinefleisch in die Hände, die eine schwarze Kruste hatten von Morast und Blut. Mehr. Gib mehr. Gib mehr. Ich sah Cimek das Fleisch in sich hineinstopfen, sah das Blut aus Cimek hinauslaufen, und ich hatte nie gedacht, dass ein Mensch so viel Blut haben könnte. Ich sah, dass es Cimek schmeckte und dass er essend vornüberfiel und dass Cimek tot war. Ich dachte an die alte Frau, die sich getäuscht hatte, und ich dachte, dass es notwendig wäre, mit Cimek dem General gegenüberzustehen. Ich wälzte Cimek auf den Mantel, ich band den Traggurt darum und ich schleppte mich mit ihm durch den Sumpf des anderthalb Kilometer breiten Niemandlandes nach Dimitrovo. Soweit die Aussage des Pfeifer. Schrecklich. Bitte? Es ist schrecklich, was der deutsche Soldat noch alles durchzumachen hatte, als der Krieg praktisch schon verloren war. Ich möchte Sie an dieser Stelle um eine Ergänzung bitten, Herr Rampf. Gern. Es geht um Ihre Zusammenkunft mit Oberst Falzung in Dimitrovo, die in meinem Bericht naturgemäß fehlt. Sie sagten, dass Sie die Begegnung nach Ihrer Erinnerung aufgezeichnet hätten, glaube ich. Ja, sinngemäß. Es war ein Gespräch, an das ich nicht ohne Bewegung zurückdenken kann. In einem halb zerstörten Keller bei Kerzenlicht geführt, betraf es die Schicksalsfragen unserer Nation und die furchtbare Verantwortung, in der wir uns gemeinsam sahen. Wir sprachen offen, ohne Bandagen, ohne Umschweife. Ich nehme an, dass Sie sich der gegenseitigen Diskretion versicherten. Das war unter Generalstabsoffizieren nicht üblich. Es verstand sich von selbst. Falzogen, eher der Typ eines Gelehrten, überbrachte mir persönliche Grüße von Beck und Tresco. Was war der Ausgangspunkt Ihres Gesprächs? Und die allgemeine Kriegslage. Falzogen erbat meine Einschätzung und ich gab sie anhand meiner gründlichen Analyse. Sie war vernichtend. Vernichtend auch in der Kritik an der obersten Heeresführung. Falzogen stimmte mit mir überein und sagte: Tja, was ist in dieser Lage zu tun? In Erwägung, dass soldatische Gehorsamspflicht ihre Begrenzung im Wohle der Nation findet, müssen unverzüglich alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Wege beschritten werden, die drohende militärische Katastrophe abzuwenden. Jeder versäumte Tag ist für unser deutsches Vaterland eine verlorene Schlacht. Und für den verantwortungsvollen Truppenführer die sinnlose Opferung ihm anvertrauter Soldaten. Ich nehme an, dass wir auch darin übereinstimmen, Herr Falzo. Deshalb bin ich hier. Ich bin gebeten, in Erfahrung zu bringen, ob mit Ihnen im Ernstfalle zu rechnen ist, Herr Rampf. Was darf ich unter Ernstfall verstehen, Herr Falzo? Die Beseitigung Hitlers und die Übernahme der Regierungsgewalt durch die Armee. Gewaltsam. Entwaffnung der SS und hitlertreuer Verbände. Eintritt in Verhandlungen um einen ehrenvollen Frieden im Rahmen der alten Reichsgrenzen. Mit welchen realen Kräften soll das ermöglicht werden? Mit unseren. Dem Handeln traditionsbewusster Führungskräfte, die der Nation vorangehen. Ich bin zu alt, um mich von Wünschen leiten zu lassen. Es sind die Wünsche eines ausgebluteten Landes. Es sind auch meine Wünsche. Aber der Staatsstreich ist eine Technik, bestimmte Realitäten, bestimmte Kräfte voraussetzend. Wenn die nicht da sind, dann ist der Bürgerkrieg da, mit militärischem Chaos beginnend und endend mit einem Deutschland unter der Knute bolschewistischer Kommissare. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich kenne die Realität, die Zusammensetzung des Offizierskorps, die allgemeine Feigheit. Und das ist der Grund, warum ich vor dem Weg der Gewalt bei aller ideellen Sympathie warnen muss, solange nicht alle weniger verzweiflungsvollen Mittel erschöpft sind. Welche Mittel sollen sich noch erschöpfen, Herr Rampf? Die legalen. Hitler muss durch die gemeinsame Forderung aller Heeresgruppenführer veranlasst werden, der Führung der drei Wehrmachtsteile zu entsagen und diese einem Generalkommando zu übertragen. Dann ist alles Weitere, die Bildung einer verhandlungsfähigen Regierung inklusive, eine Frage des militärischen Befehlsvollzuges. Ja, nur wird das auch Hitler klar sein. Er wird die fordernden Heeresgruppenführer erschießen lassen. Dann ist der Weg des Verrats von Ihnen beschritten. Dann ist Ihr Weg frei. Zum Galgen, Herr Rampf. Die Initiative wird dann bei Hitler sein. Ich bin nicht Ihrer Ansicht. Ich darf Sie bitten, meine Anregung an die Männer weiterzuleiten, denen ich mich in tiefer Sorge um unser Deutschland verbunden. Hey! Wo ist der General? Zurück! Wo ist der General? Raus! Sind Sie wahnsinnig geworden, hier herumzugrölen? Was wollen Sie denn? Wir wollen uns melden, Herr General! Wir kommen von der Brücke! Soldat Pfeiffer und Obergefreiter Schimek melden sich von der Brücke! Ja und, was soll das heißen? Was wollen Sie denn mit diesem dreckigen Bündel? Soldat Pfeiffer und Obergefreiter Schimek melden sich befehlsgemäß verreckt von der Brücke! Von welcher Brücke, Sie Idiot? Welcher Truppenteil? Sie sind hier beim Militär und nicht bei der Heißen Armee. Nehmen Sie Haltung an! Ich denke nicht daran. Schnauze! Sie gehen in Ihrer Stellung zurück und melden sich bei Ihrem Vorgesetzten. Sonst lasse ich Sie wegen Feigheit vor dem Feind an die Wand stellen. Verstanden? Ob Sie mich verstanden haben? Jawohl, Herr General. Abtreten! Raus! Jawohl, Herr General. Bitte um Entschuldigung, Herr Falzo. Keine Ursache. Es ist das einzige Mittel, einen Knaben mit einem hysterischen Frontkoller zur Raison zu bringen. Wracks, Nervenbündel, man kann es den Jungs nicht verdenken. Nein. Dann darf ich mich verabschieden. Wiedersehen, Falzo. Ich wünsche Ihnen Glück, Ihnen und unserer ehrenhaften Sache. Ich nahm Schimek die Erkennungsmarke ab und das Soldbuch und meldete mich bei dem Infanteriehauptmann. Ich bekam ein paar trockene Klamotten, Zigaretten und auch eine neue Büchse Schweinefleisch. Ich wurde in ein Schlammloch eingewiesen. Der Nebel hatte sich gehoben. Der Himmel über dem Dnieper war grau wie Rauch. Der General hat uns nicht erkannt. Er hat uns nicht einmal erkannt, Herr Staatsanwalt. Das wäre mein Bericht. Meine Zusammenstellung aus den Vorermittlungen. Schön. Wir können eine Pause machen. Meinetwegen nicht. Ich würde gerne den Abendzug erreichen. Na, dann setzen wir fort. Wie wollen wir verfahren? Wünschen Sie sich zu dem Bericht zu erklären? Ich denke, wir können uns darauf beschränken, Fragen zu beantworten. Einverstanden, Herr Rechtsanwalt. Ich habe mir hier einen Punkt notiert. Die Frage der militärischen Notwendigkeit dieser Brückenoperation. Sie war eindeutig sinnlos. Darüber gibt es gar keinen Streit. Aber Sie ordneten die Operation trotzdem an, nicht wahr? Ja. Was waren Ihre Gründe? Sie wurde mir befohlen. Von wem? Von der Armee, von Generaloberst Kardos. Spielte die Operation für das Gesamtgeschehen im Armeebereich eine Rolle? Nein. Warum schaltete sich dann Generaloberst Kardos ein? Die Brücke war zu einem Präzedenzfall geworden. Der Chef der Operationsabteilung hatte sich über mich beschwert und so wurde ich von Kardos angerufen. Stellte er sich auf dessen Seite? Es blieb ihm nichts anderes übrig. Die Geschichte war zu einer Entscheidung für oder gegen die Linie des Führerhauptquartiers gemacht worden, die Kardos selbstverständlich innerlich ebenfalls für falsch hielt. So dass eigentlich wieder Hitler die 60 Leute schlachten ließ? Wenn Sie so wollen, ja, Herr Professor Schweigeist. Kardos wollte die Sache eben nicht hochspielen. Und deshalb riet er meinem Mandanten wenigstens in der Brückensache nachzugeben. Als ein Kompromiss quasi. War das ein Rat, der Ihnen die Entscheidung freiließ? Oder kam das einem Befehl gleich? Er riet mir dazu aus taktischen und auch aus freundschaftlichen Erwägungen und ich sagte, dass ich seinem Rat folgen wolle, wenn er mir das befehle. Da befahl er mir, seinem Rat zu folgen. Klärten Sie ihn über die Gefährlichkeit der Operation auf? Es war ein Ein-Minuten-Gespräch, aber ich sagte ganz klar, dass ich die militärische Verantwortung dafür nicht selbst tragen könnte. Er gab Ihnen den eindeutigen Befehl, diese bestimmte Brücke besetzen zu lassen. Er gab mir den Befehl, seinem Rat zu folgen. Sein Rat war, die Brücke besetzen zu lassen? Ja. Wir legen der Kommission ein erstes Dokument vor, in dem der Generaloberst Kardos diesen Zusammenhang schildert und dessen Richtigkeit an Eidesstatt erklärt. Bitte. Die Erklärung beweist den Befehlsnotstand. Ja. Wann wurden Sie von Generaloberst Kardos angerufen, Herr Rampf? Vor oder nach dieser Hundegeschichte? Ich bin nicht sicher. Die beiden Sachen hatten für mich keinen Zusammenhang. Es wurde berichtet, Herr Rampf, dass Sie zu den beiden Soldaten gesagt hätten, Sie werden an diesen Befehl denken. Sie werden an mich denken. War das nicht als eine Drohung zu verstehen? Ich weiß nicht, ob ich das oder etwas Ähnliches gesagt habe. Es war dann jedenfalls eine Floskel. Ich möchte fragen, Herr Rampf, ob der Befehl von Generaloberst Kardos bestimmte Anweisungen für dessen Durchführung enthielt? Nein. Das blieb Ihnen überlassen? Der Division, ja. Und die Division wählte dazu gerade jene drei frisch zurückbeorderten Panzerwagen aus, denen der Mann zugehörte, der wenige Stunden zuvor Ihren Hund erschossen hatte und den Sie nicht bestrafen konnten? Ist das nicht ein merkwürdiger Zufall? Nein. Sie finden das nicht merkwürdig? Nein. Der Befehl konnte nur von einer motorisierten Einheit ausgeführt werden. Und außer den drei Panzerwagen verfügte die Division nur noch über eine Abteilung Sturmgeschütze und eine Abteilung Panzergrenadiere, die beide unentbehrlich waren. Es war der objektiv geringe Kampfwert der Einheit, der den Ausschlag gab. Übrigens für Oberstleutnant Hut, meinen zeitweiligen Operationschef, nicht für mich. Schlugen Sie ihm denn eine andere Truppe vor? Ich schlug ihm gar nichts vor. Ich rief ihn an und sagte, dass wir auf Befehl des Korps nun doch diese blödsinnige Brücke besetzen müssten. Er sagte, dass er die drei ausgelutschten Panzerwagen dazu brauchen wolle. Das war alles. Wir legen der Kommission ein zweites Dokument vor, Herr Oberstaatsanwalt, in dem der ehemalige Oberstleutnant Hut diesen Vorgang nach seiner besten Erinnerung beschreibt. Bitte. Die Erklärung widerlegt die These von den persönlichen Motiven meines Mandanten. Ja, ich sehe. Gibt es noch weitere Fragen? Können Sie der Kommission schildern, Herr Rechtsanwalt, auf welche Weise die beiden vorgelegten Zeugnisse zustande kamen? Sie kamen durch den Brief der Kommission zustande. Wir machten die Herren mit dem Inhalt bekannt und baten sie dazu Stellung zu nehmen. Schickten Sie ihnen Kopien des Briefes zu? Nein, ich besuchte sie. Erklärten Sie, worauf es bei den Stellungnahmen ankäme? Nein, das war überflüssig. Formulierten Sie die Erklärung? Nein. Halfen Sie hinsichtlich gewisser juristischer Stilisierungen? Das natürlich. Von wem wurde der Text geschrieben? Von meiner Sekretärin. Wer diktierte ihn? Ich selbst. In beiden Fällen? Ja. Ich diktierte die von den beiden Herren abgegebenen Erklärungen inhaltlich sinngetreu in ihrer Anwesenheit und ohne ihre beste Erinnerung in irgendeiner Weise zu interpretieren. Wie alt ist General Oberst Cardost? 85 Jahre. 85 Jahre. Und er erinnerte sich der genauen Zusammenhänge eines Ein-Minuten-Gesprächs ohne jede Erinnerungshilfe. Ja, so ärgerlich das sein mag. Das ist nicht ärgerlich. Es wundert mich nur, dass dieser wichtige Befehl in der Vorermittlung nirgends aufgetaucht ist. Er wurde in der Tat von keinem meiner Zeugen erwähnt, Herr Professor. Er ist auch für mich neu. Welche Gründe wurden von dem damaligen Adjutanten, dem Hauptmann Vorderbühlbecke, für den Einsatz angegeben? Ich will nachsehen, einen Augenblick. Ja. Ich fragte ihn, ist dieser Einsatz nach Ihrer Meinung aus persönlichen Motiven befohlen worden? Er antwortete, nein, ausgeschlossen. Es waren Erwägungen der Truppenführung, die den General veranlassten, der Einheit die Möglichkeit einer Bewährung durch einen schwierigen Einsatz zu geben. Ist es danach eine faire Feststellung, Herr Rampf, dass Ihrem persönlichen Adjutanten sowohl der Befehlsnotstand wie auch die Verantwortlichkeit des Oberstleutnant Hut unbekannt geblieben sind? Es scheint so. Warum sollte ich ihn unterrichten? Die Sache war für mich erledigt, indem ich sie telefonisch an Oberstleutnant Hut weitergab. Wäre sie auch erledigt gewesen, wenn sich in dieser Einheit Ihr Sohn befunden hätte? Das ist eine hypothetische Frage. Ich wurde nicht mit ihr konfrontiert. Eine Division besteht nicht aus Söhnen. Nicht aus eigenen, Herr Rampf. Herr Vorsitzender, ich bin es nicht gewöhnt, in dieser ehrenrührigen Weise befragt zu werden. Ich glaube, ich kann nichts mehr für Sie tun und ich darf mich verabschieden. Ich habe noch Fragen, Herr Vorsitzender. Ich muss Sie bitten, Herr Rampf, die Fragen der Kommissionsmitglieder weiter zu beantworten. Und ich ersuche die Kommission, sich auf sachlich notwendige Fragen zu beschränken. Welche Funktion hat der Oberstleutnant Hut? Er leitete die Operationsabteilung. Eine Frage zu Ihrem Gespräch mit Fahlzogen. Was war das Ergebnis Ihrer Zusammenkunft? Wir erörterten verschiedene Wege zu einem gemeinsamen Ziel. Fahlzogen durfte der Ansicht sein, mit Ihnen im Ernstfall rechnen zu können. Im Prinzip natürlich. Blieb er mit Ihnen in Verbindung? Nein. Der sogenannte Widerstandsplan Walküre wurde bekanntlich fallen gelassen. Und am 20. Juli 1944 war ich, wie schon gesagt, in Rumänien eingekesselt. Machten Sie irgendjemandem von der Zusammenkunft mit Fahlzogen Mitteilung? Damals? Ja. Nein. Und bis Kriegsende? Na, dienstlich? Ja. Nein. In diesem Punkt sind Sie Ihrer Erinnerung sicher? Ja, wenn es so etwas wie sichere Erinnerungen gibt. Ich glaube, Sie erwähnten, dass Sie aus dem Kessel in Rumänien ausgeflogen wurden. Richtig, auf OKH-Befehl gegen meinen Wunsch. Haben Sie einen Anhalt, wann das gewesen sein kann? Warten Sie. Ja, Es muss im August gewesen sein, jedenfalls nach dem rumänischen Putsch. Der Verrat des rumänischen Königs war am 1. August 1944, einige Zeit danach. Können Sie sagen, wie dieses Protokoll hier, datiert vom 21. Juli 1944 in Königsberg, zustande gekommen sein mag? Keine Ahnung. Darf ich es sehen? Ja, bitte. Halten Sie es für möglich, Herr Herr Vorsitzender, ich hebe Einspruch gegen den Versuch, ein möglicherweise fabriziertes Schriftstück einer Nürnberg als verbrecherisch klassifizierten Organisation in diese Untersuchung als Material einzuführen. Das Schriftstück steht in keiner Beziehung zu dem Gegenstand der Untersuchung. Ich werde diese Beziehung nachweisen, Herr Rechtsanwalt. Herr Vorsitzender, ich beantrage die Zulässigkeit dieses Schriftstückes außerhalb des Protokolls zu erörtern. Sie wollen das Protokoll aussetzen. Es geht um ein Protokoll der Gestapo-Leitstelle Königsberg vom 21. Juli 1944. Aus dem hervorgeht, dass Herr Rampf seiner Aussage entgegen erstens tatsächlich bereits am 21. Juli in Königsberg war, dass Herr Rampf seiner Aussage entgegen zweitens am 21. Juli 1944 von einem Major Dr. S., der Stadtkommandantur Königsberg angehörig, zum 20. Juli Putsch dienstlich gehört wurde und Oberst Pfahlzogen schwer belastete, dass Herr Rampf seiner Aussage entgegen drittens bereits im Oktober 1943 eine dienstliche Meldung über die Kontaktaufnahme Pfahlzogens abgegeben hat, und zwar gemeinsam mit Oberstleutnant Huth, dass schließlich viertens Oberstleutnant Huth seiner Erklärung und der Aussage des Herrn Rampf entgegen zur Zeit der Brückenoperation im Oktober 1943 nicht Chef der Operationsabteilung der Division, sondern deren 1C war. Warum soll ein 1C nicht zeitweilig auch Operationschef sein? Er war es. Nach dem Gewährsmann der Gestapo haben Sie damals erklärt. Herr Vorsitzender, ich beantrage die Echtheit dieses ominösen Protokolls nachzuweisen, ehe es hier verlesen wird. Ich kann Ihnen damit einem Tonband dienen, Herr Rechtsanwalt. Tonbänder sind manipulierbar. Wie jedes andere Dokument, Herr Rechtsanwalt. Herr Vorsitzender, ich protestiere, dass manipuliertes Gestapo-Material hier zugelassen wird. Ja, ich glaube, wir erörtern, ob es zugelassen werden soll. Dazu muss es wohl gehört werden. Wir wollen es außerhalb des Protokolls hören und danach über seine Zulässigkeit beschließen. Nach diesem Tonband hat Herr Rampf am 21.07.1944 der Gestapo erklärt. Im Oktober 1943 hatte ich ein Gespräch mit Oberst Pfahlzogen über Fragen der Winterausrüstung. Das Gespräch wurde von meinem Divisionspfarrer Schliefland vermittelt. Zu meiner Verwunderung brachte Pfahlzogen aber das Gespräch auf die allgemeine Kriegsführung und kritisierte diese auf eine unsachliche und sarkastische Weise. Als er schließlich von wünschenswerten Friedensverhandlungen sprach, entgegnete ich, dass ich mir ein Europa weder im Würgegriff New Yorker Bankjuden noch unter der Knute bolschewistischer Kommissare entfernt vorstellen wolle und dass ich das Gespräch als ein nicht geführtes ansähe. Ich hielt es aber für meine Pflicht, noch am gleichen Tage meinen 1C Oberstleutnant Huth zu unterrichten und mit diesem gemeinsam den Vorfall dem Generalstabschef der Heeresgruppe Mitte von Tresco zu melden. Ich konnte nicht annehmen, dass Tresco die Meldung unterschlägt, weil er an dem verbrecherischen Komplott gegen die deutsche Ehre selbst beteiligt war. Ich muss nicht betonen, wie tief mein Abscheu ist. Ist es möglich, Herr Rampf, dass Sie das erklärt haben? Ich erinnere mich nicht. Sicher nicht der Gestapo gegenüber. Einem Major Dr. S. gegenüber? Ich kenne keinen Major Dr. S., aber es ist denkbar, dass ich irgendeinem schnüffelnden Nazi-Offizier ein führertreues Ammenmärchen aufgetischt habe, das er unbemerkt aufgenommen und weitergegeben hat. Pfahlzogen war verhaftet, von Tresco war verhaftet. Es ist eine denkbare Schutzbehauptung, meinen Kopf zu retten. Unsere Köpfe saßen damals ziemlich locker und ich hatte wenig Neigung, mich ohne erkennbaren Sinn umbringen zu lassen. Das könnten sich die 60 Leute an der Brücke auch gedacht haben, nicht wahr? Das haben sich viele Tausende denken müssen, die nicht wie Sie in England ihre Pfeife rauchen konnten, Herr Professor Schweigeis. Es ist eine Sache, im Jahre 1960 Gestapo-Akten zu durchstöbern, und es ist eine andere, die Gestapo im Juli 1944 im Genick zu haben. Und Freisler zu bedienen, für dessen Volksgerichtshof diese Protokolle gebraucht wurden. Herr Professor Schweigert. Ihre Methoden erinnern mich an eben diesen Herrn Freisler. Mir ist vollkommen klar geworden, dass hier nicht die Schuld eines Menschen untersucht werden soll. Hier wird aus Hass und Rachewille die Ehre eines Standes besudelt. Damit habe ich nichts zu tun. Haben Sie es ja endlich geschafft. Was? Aus diesem juristischen Hühnermist einen politischen Fall zu machen. Was wollen Sie denn mit diesem stupiden Protokoll erreichen, das mit der ganzen Sache nichts zu tun hat? Ach, ich möchte nur, dass ein verdammter Nazi-General, der 60 Leute wegen seines Schäferhundes verheizen lässt, nicht mit zwei Gefälligkeitserklärungen um seinen Prozess kommt. Aber lieber Schweigeis, der Mann beweist den Befehlsnotstand. Der beweist, dass er die Leute nicht ausgesucht hat. Sie schaffen die Erklärungen doch nicht weg. Juristisch, wenn ich das sagen darf, juristisch, würde es sogar völlig genügen, dass er sich im Verbotsirrtum befunden hat. Die Entscheidungen liegen vor. Außerdem, Wenn der erwiesene Befehlsnotstand eine Anklage nicht aufhebt, dann haben wir in diesem Land morgen 1000 Prozesse. Wenn wir die vor 10 oder 15 Jahren gehabt hätten, dann fühlten wir uns besser. Und die anderen auch. Sie werden als Historiker wissen, warum wir sie nicht gehabt haben. Und wir können sie nicht nachholen. Ich bin nicht sicher. Das ist eine Frage der Hygiene. Selbst wenn wir annehmen, dass diese lausige Hundegeschichte hineingespielt hat oder was weiß ich, das ist juristisch nicht handhabbar. Es werden sich in jedem beliebigen militärischen Befehl persönliche Motive finden lassen, Verärgerungen, Antipathien. Was ist die Unzulänglichkeit der menschlichen Natur? Sie würden die Unzulänglichkeit der menschlichen Natur auch für das Gestapo-Protokoll gelten lassen? Ich kann das Protokoll in unserer Sache gar nicht zulassen, Schweigeis. Davon abgesehen, es hat hunderte von solchen Schutzbehauptungen gegeben. Rampf ist da in keiner schlechten Gesellschaft. Es kann auch niemand belangt werden, der Hoch- oder Landesverrat nach geltendem Recht angezeigt hat, Herr Oberstaatsanwalt. Deswegen habe ich den ganzen 20. Juli-Komplex nicht verfolgt. Wie immer man menschlich dazu stehen mag, Schweigeis. Sie können einen Menschen für ein Schwein halten, weil er nach zwei Seiten laviert. Ich auch. Man kann ihn deshalb nicht anklagen. Tja, das ist rein strafrechtlich keine Frage, glaube ich. Ich kann Sie menschlich sehr gut verstehen, Schweigeis. Aber Befehlsnotstand ist Befehlsnotstand. Der Mann hat sich als militärischer Fachmann, jedenfalls juristisch gesehen, wie ein fachmännischer Verbrecher verhalten. Man kann kein Fachmann für Hitler oder Freisler sein. Das sind utopische Wünsche, leider. Aber Rechtsnorm ist Rechtsnorm. Und Mord, Mord. Ich bitte um Verzeihung. Ja, was möchten Sie bitte? Ich war von Herrn Staatsanwalt gebeten, mich nochmals für heute Nachmittag als Zeuge bereitzuhalten. Ich sollte gegenübergestellt werden. Ich habe gewartet. Das hat sich erübrigt, Herr Pfeiffer. Sie werden nicht mehr benötigt. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ja, ich bin ja nur ziemlich weit hergekommen. Ich weiß, Sie können sich natürlich Ihr Zeugengeld abholen und auch die Fahrtkosten, wenn die Kasse noch auf hat. Ja. Das eilt ja nicht. Dankeschön. Keine Ursache, Herr Pfeiffer. Sie hörten Der Hund des Generals von Heiner Kippert. Die Rollen und ihre Sprecher waren General A.D. Rampf, Friedrich Joloff, Pfeiffer, Ludwig Thiesen, Cimek, Franz Kutschera, Oberstaatsanwalt Hill, Helmut Peine, Erster Staatsanwalt Dr. Filisch, Friedrich von Bülow, Professor Schweigeis, Kurt Flieg, Anwalt Rust, Gerhard Just, Vorder Wühlbecke, ehemals erster Adjutant, Gerd Keller, Schliefland, ehemals Divisionspfarrer, Fritz Strassner. Ferner sprachen Wolfgang Reinsch, Martin Rickelt, Hans Bernhard, Edgar Wolter, Horst Köhnke, Ulrich Matschos, Frauke Jansen, Gerd Michenfelder, Wolfgang Molander und Lothar Schock. Ton und Technik, Franz Wagner und Nina Langrock. Regie, Peter Schulze-Rohr.